Kang Yun-hak, Vorsitzender des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, gab am 24. Mai eine Stellungnahme ab. Er betonte, Marschall Kim Jong-un, der die Ideen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il über den großen nationalen Zusammenschluss treu übernommen hat, ist großmütig dazu bereit, mit allen Menschen, die sich wirklich die Einheit des Landes und den Frieden und das Gedeihen der Nation wünschen, Hand in Hand zusammenzuarbeiten. So rief er auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas die gesamte koreanische Nation dazu auf, sich unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen nationalen Zusammenschlusses zu einem Ganzen zu vereinigen und einen starken Einheitsstaat aufzubauen. Die gesamte koreanische Nation soll sich getreu dem erhabenen Willen des herausragenden Menschen von Baekdusan und unter dem Banner des großen nationalen Zusammenschlusses zum gesamten nationalen Kampf für die Wiedervereinigung des Vaterlandes lang gehegten Wunsch aller Koreaner aktiv erheben. Sie soll basierend auf dem Hauptideal des großen nationalen Zusammenschlusses durch unsere Nation selbst die nationale Versöhnung und den Zusammenschluss verwirklichen, einen breiten Weg zur Wiedervereinigung des Vaterlandes eröffnen und den Antivereinigungskräften die Verhinderung der Versöhnung und der Geschlossenheit zwischen Norden und Süden und die Verfolgung der internationalen Konfrontation zusammen mit den äußeren Kräften keinesfalls zulassen. Mit Genossen Kim Jong-un, dem herausragenden Patrioten und Leitstern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, wird das koreanische Volk auf alle Fälle einen würdevollen Vereinigten Staat aufbauen, der mit dem starken Geist und der bewiesenen Fähigkeit der Nation an der Weltspitze stehen wird.